WDR 5. Neugier genügt. Also sehr gemütlich finde ich es, wenn man sich in eine ganz bequeme, labberige, wohlig weiche Schlabberhose kleidet und dann mit einer Wolldecke auf die Couch geht und einen schönen warmen Tee dazu, Kerze an und ein schönes Buch. Das ist so eine ganz schöne Wohligkeits-Gemütlichkeitsvorstellung. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann freue ich mich, eine Stunde später mich auf mein Sofa zu legen, in eine Decke zu wickeln und zu lesen oder einen Film zu gucken oder gemütlich zu telefonieren oder zu stricken. Vorher habe ich mir dann was Leckeres zu essen gemacht, was ich mir auch zelebriere, weil dann schalte ich komplett ab vom Alltag. Da ist nur Entspannung angesagt und einfach alle Alltagsgedanken oder Sorgen, die sind dann außen vor. Zu Hause fällt mir da tatsächlich unser sehr kleines, feines Schlafzimmer ein. Da ziehe ich mich dann hin zurück und mache es mir tatsächlich unter Bergen von Decken gemütlich und mache auch ein stimmungsvolles Licht. Und da fühle ich mich dann sehr gemütlich. Oder wenn ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Wärme haben, ein bisschen Gemütlichkeit, dann setze ich mich tatsächlich auch mal auf den Fußboden direkt an den Heizkörper ran mit dem Rücken auf ein dickes Kissen und das kann ich dann sehr genießen. Gestaltete Gemütlichkeit. Trautes Heim, Glück allein oder zu zweit oder mit Familie oder Freunden, je nachdem. Rückzug aus der Öffentlichkeit, Rückzug von Anforderungen, Erwartungen und eingegangenen Verpflichtungen. Türe zu, Heizung hochgedreht, Telefon abgestellt, ab jetzt privat. Das Einrichten in die Gemütlichkeit mit erprobten Mitteln. Nach der Wiener Ethnologin Brigitta Schmidt-Lauber ein Thema seit dem Biedermeier. Die Tatsache, dass es dann sich in der Form zu diesem Konzept Gemütlichkeit entwickelt hat, hängt einerseits mit den gesellschaftlichen Prozessen zusammen, also der Genese und Etablierung eines bürgerlichen Lebensstils, wo Gemütlichkeit auch ein Distinktionsmedium gegenüber dem Adel und der Arbeiterschaft war, als eben eine bestimmte Form, sich vor allem in der Häuslichkeit, in der Familie zurückzuziehen. Also die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit spielte auch eine große Rolle. Und natürlich spielte dann in der Zeit des Biedermeier auch die politische Situation eine Rolle. Also Biedermeier als die Ära der Privatheit, in der auch eine Enttäuschung des speziell deutschen Bürgertums sich artikuliert haben, in der Art und Weise, sich zurückzuziehen in die privaten vier Wände, in die Innerlichkeit. Das Bürgertum, dem es verwehrt war, in der politischen Restauration nach dem Wiener Kongress das öffentliche Leben zu bestimmen, tobte seinen Gestaltungswillen im Privaten aus. Architektur, Mode, Hausmusik, Möbelbau. Das Biedermeier gilt als die Epoche des Schlichten, des Häuslichen, des Stimmungs- und Gemütvollen. Wenn in der Politik ein rauer Wind übers Land blies, sollte es wenigstens in der heimischen Stube behaglich sein. Die Gartenlaube, das Zentralorgan des deutschen Biedermeier, stellte bereits im Vorwort zu ihrer ersten Ausgabe 1853 klar, dass es jetzt in deutschen Wohnzimmern gemütlich werden sollte. Wenn ihr im Kreise eurer Lieben die langen Winterabende am traulichen Ofen sitzt, dann leset unsere Schrift. Ein Blatt soll's werden fürs Haus und für die Familie. Ein Buch für groß und klein. Für jeden, dem ein warmes Herz an den Rippen pocht, der noch Lust hat am Guten und Edlen. Fern von aller resonierenden Politik und allem Meinungsstreit in Religions- und anderen Sachen wollen wir euch unterhalten und unterhaltend belehren. Und es soll euch anheimeln in unserer Gartenlaube, in der ihr gut deutsche Gemütlichkeit findet, die zu Herzen spricht. Noch einmal wurde es in deutschen Wohnzimmern biedermeierlich. Und wieder, Zufall oder nicht, waren die politischen Verhältnisse ungemütlich zu nennen. In den 20er und 30er Jahren und dann noch einmal in der Nachkriegszeit zog schweres, dunkles Gehölz in deutsche Wohnzimmer. In der Weimarer Zeit mit reicher Ornamentik versehen und in den 50ern dann, nicht mehr ganz so stilsicher, Möbel mit gewölbten Bäuchen, nach ihrer großen Verbreitung in geschmacksfernen Gegenden Gelsenkirchener Barock genannt. Aber auch in anderen deutschen Regionen war Gelsenkirchen zu Hause. Das Wohnzimmer ist der Hauptaufenthaltsraum, der auch präsentiert wird, wenn jemand zu Besuch kommt und deshalb auch mit vorgeführt wird. Und man tut damit nicht nur das Wohnzimmer vorführen, sondern auch sich selbst und seinen eigenen Geschmack und seinen eigenen Lebensstil tut man da mit demonstrieren. Der Geschmack war auf den Hirsch gekommen, der eingerahmt über dem Sofa die kleinbürgerliche Wohnstube mit Bildern fürstlicher Lebensart aufwerten sollte. Das Sofakissen wurde mit einem gezielten Handkantenschlag in die Fasson gebracht, die auch die Lebensweisheiten des Bewohners begrenzte. Ja, die deutsche Gemütlichkeit, das ist ja der Sinn von der Wohnung, dass man die sich jede individuell nach seinen eigenen Wünschen einrichtet, dass es sich drin wohlfühlt, dass es sein Zuhause ist. Manche sind im Betrieb mehr zu Hause als in ihrer Wohnung, das gibt es auch. Aber die Wohnung sollte eigentlich das A und O sein. Das ist auch das, was uns von anderen Völkern, besonders von Dritte Weltvölkern, ja abhebt. Wenn man dort in eine Wohnung geht, die nur aus Distel und Kuhscheiße gemauert ist, dann könnte man sich da nicht wohlfühlen, da wollte man gar nicht wohnen. Eine gewisse Gemütlichkeit will doch jeder in seine Wohnung haben und einen Grund haben, sich in der Wohnung aufzuhalten. Häkel, Deckchen hier, Blumenvase dort, Porzellanfigürchen, Putten, Steingutkrüge, alles diente dem einen Ziel, der Vervollkommnung der Gemütlichkeit. Man fühlt sich halt in den eigenen vier Wänden wohl. Und um dieses Wohl zu bekommen, versucht man natürlich das, sich so gemütlich zu gestalten, wie es überhaupt nur geht. Was ich so höre und sehe oder im Ausland, finde ich also auch, dass bei uns also die Gemütlichkeit, das Heim, die Familie, das ist bei uns Deutschen doch am meisten gemacht wird. Fazit der ganzen Anstrengungen rund um die Gemütlichkeit. Wenn ich ein gemütliches Eck habe, reicht mir das. Ja? Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Es gab eine Zeit, da war die Gemütlichkeit in Verruf geraten. Es waren die Jahre des Protests gegen das behagliche Einrichten von alten Eliten und kleinen Mitläufern in eine Nachkriegsgesellschaft, in der über Schuld und Verantwortung nicht laut nachgedacht werden durfte. Protest gegen eine Gesellschaft, in der sich Moral in Sitte und Anstand erschöpfte. Protest gegen Angepasstheit und Duckmäusertum. Da war Gemütlichkeit verdächtig. Also Gemütlichkeit wird ja auch sehr stark dem Kleinbürgertum zugeschrieben, im Sinne einer Miefigkeit, im Sinne einer auf bestimmte Normen sehr stark bedacht sein, was andere denken. Also dahinter schwingen ganz bestimmte geistige und auch politische Haltungen, gegen die eben Teile der Gesellschaft in den 60er, 70er Jahren stark opponiert haben, weswegen Gemütlichkeit zu dem Zeitpunkt eben stark auch in Verruf gekommen ist und mehr eine gesellschaftspolitische Verantwortung gefordert wurde. Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleid, Tiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passen ihre Männer unter Fassen. Gemütlich ist spießig. Und dann die Spaziergangstunde durch die Stadt, zweimal die Runde. Hüte ziehen, spärlich nicken, wenn ein Chef kommt, die verbücken. Der Inbegriff von Spießigkeit. Da hockt die ganze Stadt und mampft, das Bratenschweiß aus Fenstern dampft. Und dann noch mit dem Kissen, mit dem Handkantenschlag. Da friere ich vor Gemütlichkeit. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam. Ich denke, man müsste bei Gemütlichkeit immer unterscheiden zwischen auf der einen Seite diesem Stereotyp und einem verfestigten Bild, dass wir, wenn wir Konzepte wie deutsche Gemütlichkeit hören, im Kopf haben, und auf der anderen Seite das, was persönlich subjektiv als gemütlich empfunden wird. Und das kann durchaus sowohl ästhetisch als auch von den Rahmungen unterschiedlich sein, je nach Generation, Milieu, Geschmack und so weiter. Meint Professorin Schmidt-Lauber, die ein Buch über die Gemütlichkeit geschrieben hat. Oder auch Zeit. Gemütlichkeit hat ja auch Konjunkturen. Auch die Ästhetiken, in denen Gemütlichkeit gelebt wird oder man es sich gemütlich macht, sind verschiedene. Also Kerzen sind für mich ganz wichtig. Ich mache zum Beispiel jeden Winter bewusst unsere Wohnung gemütlich. Also so spätestens so Mitte Dezember tausche ich ganz viele Kerzenständer gegen Winterkerzenständer aus und mache unsere Lichterkette draußen an die Balkonbrüstung. Und dann jeden Abend erleuchte ich unsere Wohnung mit ganz viel indirektem Licht, also ganz viele kleinere Stehlämpchen und Kerzenleuchter. Und da brennen mit Sicherheit immer 6, 8 Kerzen jeden Abend bis so Mitte Januar, wenn es tatsächlich ja wieder ab Mitte Januar langsam wieder heller wird. Bei Claudia Schreier leben 3 Männer mit im Haushalt, ein Ehemann und 2 fast erwachsene Söhne. Doch die Zuständigkeit für die Gemütlichkeit ist im Hause Schreier nach geradezu klassischer Geschlechterspezifik vergeben. Eindeutig Frauensache. Das mache wirklich nur ich. Ich merke das auch, wenn ich mal einen Tag oder ein Wochenende nicht da bin, dann sind die Kerzen kalt. Das mache alles immer ich. Es gibt bestimmte Klassiker, die ein Bestandteil sind, der dann auch zur Herstellung sozusagen von Gemütlichkeit zu Rate gezogen wird. So das Ergebnis der Feldforschung im gemütlichen Ambiente. Die Kerze ist ein klassisches Beispiel. Natürlich auch der Kamin ist ein Beispiel. Ich sagte schon Sofa oder genauso natürlich der bequeme Sessel. Aber auch andere Sujets wie Rotwein oder Tee und auch Umstände wie draußen ist es kalt und idealerweise regnet oder stürmt oder schneit es und man ist drinnen. Also das sind so klassische Symbole, die sicherlich herangezogen werden können und auch werden. Gibt es etwas Gemütlicheres, als vor dem herannahenden Unwetter es gerade noch in die Berghütte geschafft zu haben und sich dann hinter Doppelverglasung und neben dem knisternden Holzfeuerofen vorzustellen, wie es jetzt draußen sein möge? Oder das Gewitter im sicheren Käfig eines Fahrzeugs abzuwarten? Oder nach großer Anstrengung beim Sport oder im Beruf auf dem heimischen Sofa endlich die Füße hochzulegen? Gibt es was Gemütlicheres? Nein. Sicher nicht. Braucht die vollkommene Gemütlichkeit also die räumlich-zeitliche Nähe des Ungemütlichen? Wohnwagen ist gemütlich. Dann ist man wie so ein kleiner Käfig und alles das, was Begrenzung bietet, Höhle und so, ist ja gemeinhin auch schon mal gemütlicher. Wenn es draußen stürmt und ich bin zu Hause, dann genieße ich die Gemütlichkeit noch ein bisschen mehr. Ich habe dann gerne, wenn der Sturm pfeift und draußen der Regen aufs Dach platscht, weil ich unterm Dach lebe, oh, das finde ich schön. Je ungemütlicher es draußen ist und je gemütlicher, behaglicher das Innere gestaltet ist, desto wohliger und entspannter fühle ich mich dann, ja. Wenn also die unbehagliche Außenwelt die häusliche Gemütlichkeit befördert, dann müsste doch das bisweilen nasskalte Deutschland eine Hochburg des Gemütlichen sein. Gibt es so etwas wie eine deutsche Gemütlichkeit? Zumal der Begriff sich auch als Gemütlichkeit unübersetzt in anderen Sprachen wiederfindet. Ja, sagt die Forscherin, aber doch eher als bildreiches Stereotyp und als folkloristische Inszenierung des Gemütlichen. Es gibt natürlich eine deutsche Gemütlichkeit. Das ist ja in der Form auch ein Exportschlager. Das ist ja wieder ein Pars pro Toto, nämlich Bayern steht für deutsche Gemütlichkeit, wo es auch immer auch um inszenierte Volkskultur geht. Nicht ohne Grund spielen dann Trachten, Dirndl und die Lederhose eine Rolle, ganz bestimmte Musik eine Rolle oder das bayerische Festzelt, das ja zum Exportschlager geworden ist, genauso wie das Bier. Genauso wie das Lied Ein Prosit der Gemütlichkeit, was sie beim Karneval im südlichen Afrika oder in Übersee genauso mitbekommen wie in Hamburg. Und das als solches sozusagen ein Stereotyp, ein Bild, ein Klischee von deutscher Gemütlichkeit ist. Spezialfall der deutschen Gemütlichkeit, die bayerische Gemütlichkeit. Was habe ich gesagt? Gemütlichkeit, ja, sicher. Gemütlichkeit, das ist diese Relation Zeit, Bier und Geld. Ne? Schauen Sie, Zeit, nicht wahr, wenn man bedenkt, wie zeitraubend es früher war, ne? Bis eine Gemütlichkeit in unserem Sinne überhaupt erst hergestellt werden konnte, ne? Das war damals sehr zeitraubend. Man musste oft ganze Mittage, Nachmittage, Abende, oft bis spät, bis in die Nacht hinein, in Wirtshäusern verbringen, bis sich die Gemütlichkeit langsam zu einem Zenit hin entwickeln konnte, ne? Das geht heute durchaus schneller. Ne? Wir haben heute die sogenannte Ad-Hoc-Gemütlichkeit, ne? Die sogenannte Instant-Grübigkeit, ne? Quick-Snack-Comfortability. Ne? Bayerische Gemütlichkeitsfolklore ist ein Exportschlager. Besonders in Einwanderungsländern wie den USA, Australien oder auch in den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika gehören Hofbräuhäuser, Bierschwemmen und Oktoberfeste zu den eingebürgerten Relikten früherer deutscher Einwanderergenerationen. Wer die Heimat verlässt, nimmt liebgewonnene Gemütlichkeitsrituale mit. Meine Mutter war ja Ermlandvertriebene, also Ostpreußen. Und die Ermländer haben ja nie den Verlust ihrer Heimat verwunden, was ihnen ja nicht zu verdenken ist, da tatsächlich Ostpreußen ja eine unglaublich schöne Landschaft ist und es sich dort wunderbar leben lässt. Und die pflegen tatsächlich seit Jahrzehnten im Rheinland und auch anderswo Ermlandabende, Heimatabende. Und ich denke, da drückt sich aus, dass die Menschen eine tiefe Sehnsucht haben nach Heimat und Heimat vielleicht auch in Verbindung mit Gemütlichkeit. Heimat ist da, wo ich mich gemütlich fühle. Zurück in den bayerischen Landgasthof, wo die Gemütlichkeit so langsam ihrem Höhepunkt zustrebt. Ich glaube, dieser große Zeitverlust bei der Gemütlichkeit war oder liegt im Trinkvorgang selber. In der Prozedur des Trinkens per se. Ne? Ein Beispiel. Ne? Früher, man sitzt in einem herrlichen Biergarten bei ca. 27 Grad Außentemperatur und einem herrlichen Kastanienbaum auf erdbebensicherem Gebiet. Ach ja, man lehnt sich zurück. Ein Maikäfer probellert gemächlich vorbei. Er grüßt herüber, man grüßt zurück. Ach ja, die Gedanken sind jetzt frei. Man denkt an irgendetwas Schönes, an etwas Beschauliches, vielleicht an die Schlacht von Verdun. Ach ja, aber das macht natürlich durstig. Langsam greift man zum Krug, führt den Krug langsam bedächtig zum Kopf. Man hält inne. Es könnte vielleicht noch irgendein Gedanke daherkommen. Nein, das ist unwahrscheinlich. Gemütlichkeit hat neben der Tatsache, dass sie national kollektiv zugeschrieben wird, als eben deutsche Gemütlichkeit, übrigens auch in der Form ja immer noch vermittelt wird. Also ich war sehr verwundert, dass an einer Universität, wo Kurse in Deutsch als Fremdsprache gegeben wurden, Aufsätze für Migranten, Migrantinnen, die Deutsch lernten, zum Thema Gemütlichkeit in Auftrag gegeben wurden. Quasi so ein bisschen mit der Botschaft, wenn ihr hier nach Deutschland kommt, dann müsst ihr verstehen, was Gemütlichkeit ist, darum beschreibt das mal. Also Gemütlichkeit als Eintrittskarte sozusagen. Die Völkerkundlerin Brigitta Schmidt-Lauber glaubt nicht, dass Gemütlichkeit eine anthropologische Konstante ist, die zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften anzutreffen ist. Vor allem anderen aber scheint die Gemütlichkeit von sozialen Voraussetzungen abzuhängen. Wer in Heimen oder auf der Straße lebt, wird Gemütlichkeit vielleicht kennen, aber kaum leben können. Ich habe da auch für meine Untersuchung eben Interviews durchgeführt, bewusst auch mit Personen, die zum Beispiel bedrohliche Krankheit oder existenzielle Armut, das sind natürlich Beispiele, die zeigen, dass Gemütlichkeit in hohem Maße ein Luxusprodukt ist auch und ein Distinktionsmedium in gewisser Weise immer noch. Ob nicht auch in so extremen Lebenssituationen es Momente gibt, die dann eben mit dem beschrieben werden, was wir als gemütlich bezeichnen, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Aber im Sinne einer selbstverständlichen Praxis und Möglichkeit ist es sicherlich ein privilegiertes Phänomen, beziehungsweise ein Phänomen, das nicht allen Menschen offen steht. Gelegentlich gehe ich sehr, sehr gerne in einen sogenannten Saunatempel. Also eine richtig große Wellnessanlage mit mehreren Dampfbädern, Saunen, Wohlfühl- und Ruheräumen mit einem kleinen Restaurant. Und da kann man herrlich entspannen. Und je gemütlicher die Atmosphäre da ist, desto wohltuender und wärmer und genussreicher ist dann der Aufenthalt. Und das finde ich total schön, wenn ich nach einem Saunagang in einem Ruheraum liege, mit gedämpftem Licht, auch eingekuschelt in meinen Bademantel mit Decken und warmen Socken. Und dann da so wegschlummere, das ist so ein richtiger Genuss. Das ist sehr gemütlich. Wenn ich mich treffe, zum Beispiel mit Freundinnen im Café, ist es auch gemütlich, weil es ist frei von allen anstrengenden Gedanken. Ich suche mir kein kaltes Café aus. Es muss schon auch eine Atmosphäre in dem Café oder in dem Restaurant sein. Man kann es auch da sehr gemütlich sein. So Eva Mehl. Gemütlichkeit ist sicherlich immer auch ein Entspannungsritual, ein Regenerationssetting. Folglich ist da, wo Arbeit und Leistung das Leben bestimmen, immer auch die Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ist Schutz vor allem, was mich belasten könnte. Ich brauche das, meine Seele braucht das auch. Mein Gemüt braucht das. Das ist einfach Seele baumeln lassen, Erholung für meine Seele, damit ich morgen wieder fit bin für die Anforderungen des Tages, des Lebens. Ja. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.